Moin Internet, ihr hört Folge 157 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir im digitalen Gemeinschaftsraum heute Christina Kutscher. Hallo Christina. Hallo. So, eigentlich haben wir dieses Mal gar keine wirkliche Hausmeisterei, oder? Würde ich behaupten. Nö. Eigentlich, nicht, dass eigentlich ich wüsste. Alles, ja, keine News, keine Neuigkeiten, außer natürlich vielleicht mal, können wir mal vorneweg sagen, wenn ihr schon lange diesen Podcast hört oder diesen Videocast seht und euch denkt, Mensch, wie kann man diesen beiden sympathischen Personen aushelfen, dann geht auf Spotify, Apple Podcasts oder auf YouTube und kommentiert, gebt einen Daumen nach oben, lasst Sterne da. Das hilft natürlich immens bei der Sichtbarkeit dieser Produktion, die wir hier zwar öffentlich machen. Wenn nicht, ist es auch okay, dann kommt einfach nur in den Discord und schaut da mal vorbei. Den Link gibt es in den Shownotes. Sagt Hallo, spielt mit uns How Long to Beat the Game jeden Tag. Religiös, Christina und ich zumindest spielen das jeden Tag. Und genau, schlagt uns. Schlagt unsere Scores. Und findet Einzug in die Tabelle, in Christinas heilige How Long to Beat Tabelle. Ja, da muss ich, die muss ich mal wieder aktualisieren. Da hat sich ja jetzt einiges getan. Mach das mal. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das die Platzierungen momentan aussehen. Aber genug davon, würde ich sagen. Lass uns in die Games reinspringen. Möchtest du anfangen? Ja, ich fange an mit einem Spiel, das ist jetzt ein paar Tage alt. Miniatures. Sehr aktuell. Heißt das. Sehr aktuell. Und ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Irgendwie, ich glaube, einer meiner Steam-FreundInnen hat das rezensiert. Und zwar eine Person, der ich sehr vertraue, was so Azifazi-Indie-Spiele angeht einfach. Über die habe ich Arctic X gefunden. Also eigentlich Top-Anlaufstelle. Und Miniatures war nun eben auch dabei. Und der zweite Punkt, der mich zum Kauf bewegt hat, war die Tatsache, dass es von Other Tales Interactive ist. Die kenne ich noch, weil die mal damals, vor tausenden von Jahren, was beim Play-Festival eingereicht haben für den Award, als ich den Award noch gemacht habe. Hm. Den Creative Gaming Award, den gibt es ja immer noch. Und TikTok A Tale for Two hieß das Spiel damals, wo du wirklich zu zweit das Spiel spielst und du verlinkst dich im Hauptmenü und hast dann aber unterschiedliche Spiele und musst miteinander kommunizieren. Also du bewegst dich in der gleichen Welt, aber hast halt, siehst unterschiedliche Dinge. Hervorragend war das. Und deswegen dachte ich, was soll hier schiefgehen? Und dann ist aber einiges irgendwie schief gegangen, aber ich glaube, es liegt an mir. Also, Miniatures startet mit so einer Schachtel, einer Schatulle, die aufgemacht wird. Mhm. Und da drin sind so vier kleine Gegenstände. Ein kleiner Salamander, so ein winziger Schraubendreher, eine Muschel und dann irgendwie so ein Mottenamulett oder sowas. Und klickt man auf einen dieser Gegenstände, startet eine kleine Geschichte, die man dann spielt. Die sind alle ein bisschen unterschiedlich, auch so was das Gameplay angeht und in gewisser Weise auch was den Stil angeht. Also es sind in sich geschlossene Geschichten. Ich muss kurz was trinken. Mhm, ist okay. Hydrating is important. Ja, ich bin ja aus der Uni quasi hierher gesprintet, um meinen Podcast aufzunehmen. Ich habe den ganzen Tag nur geredet. Naja, auf jeden Fall spielt man dann einzelne Geschichten. Und ich fand es langweilig. Aber ich glaube, das Problem bin ich, weil ich habe das gespielt, nachdem ich gerade in Age of Empires 2 ein Rank-Game verloren habe, weil du startest halt, also in Age of Empires 2, wenn du Rangliste spielst, startest du bei um die 1000 Elo, also dieser Messwert, wie gut du bist quasi, wie viel du gewonnen und verloren hast. Realistisch bin ich so bei 600-700, glaube ich. Mhm. Ich bin nicht ganz schlecht, aber ich bin definitiv nicht mal Durchschnitt, glaube ich. Eher drunter. Aber bevor ich da hinkomme, wo ich mit Leuten matche, die genauso gut oder schlecht sind wie ich, muss ich richtig oft verlieren. Und da bin ich nur drin in der Phase. Und da kam ich dann raus und habe Miniatures gestartet und es war mir einfach zu langsam. Und ich kann ja mal von der Geschichte mit dem Salamander erzählen. Man spielt Emil und klickt sich dann durch Emils Haus. Du setzt dich kurz ans Piano und spielst ein bisschen schief. Dann klingelt ein Telefon, du klickst es an, sprichst mit der Mutter wohl. Aber man hört nur Emil. Und dann kann man immer so ein paar Sachen anklicken. Dann setzt sich Emil zum Beispiel auf eine Bank, steht kurz danach wieder auf. Solche Sachen, die einfach irgendwie belanglos waren. Mhm. Und dann geht man raus und sammelt Schnecken ein. Und was ganz schön ist, wenn du einen Raum durch hast, siehst du den, ich stand dann zum Beispiel in der Küche, habe in der Küche alles angeklickt und dann habe ich im Eingang der Küche gesehen, wie da so ein Lichtschein entstand, der quasi symbolisiert hat, jetzt hat sich hier eine neue Tür geöffnet, gehe in den Flur zurück und dann durch diese neue Tür. Die hat in den Garten geführt, da habe ich Schnecken eingesammelt. Ich habe einfach auf Blätter Karten geklickt, so Blätter wie Memory sah das aus. Weißt du, diese Papp-Memory-Karten, ja, die man so früher hatte, auf sowas und hinter ein paar davon waren Schnecken und dann wurden die mit so einer schönen Animation in Glas gepackt und dann bin ich hochgegangen. Da hat Emil dann mit dem Vater gesprochen, der weder ein Aquarium noch ein Terrarium, sondern ein irgendwie sowas zusammengebaut hat. Okay, I don't know. Emil hat ihn korrigiert, den Vater. Naja, und da war dann eine Echse drin und dann war das aber wohl nur so eine Rückblende. Und dann bin ich zurück in die Küche gegangen, die stand unter Wasser. Dann bin ich zurück ins Wohnzimmer gegangen, den ersten Raum, da stand noch mehr unter Wasser und da war dann so eine kleine Insel. Und dann hat sich Emil da hingelegt auf diese kleine Insel und dann gab es so ein paar Animationen, wie dann diese Echse aus einem Busch kommt und ins Wasser springt. Und dann war es das. Also irgendwie weird. Ja. Und wenig Gameplay, irgendwie Storytelling. Das war mir zu abstrakt irgendwie. Okay. Und ich glaube, das funktioniert. Das würde bestimmt auch für mich funktionieren, wenn ich in einem anderen Headspace wäre. Aber gestern oder vorgestern, weil ich das gespielt habe, da war es das irgendwie nicht so. Ja, verstehe. Ich habe es auch noch nicht ganz durchgespielt, einfach weil ich keinen Bock hatte, weil ich es langweilig fand. Aber ich will diesem Spiel nochmal den Benefit of the Doubt geben, weil ich habe Vertrauen in dieses Team einfach. Und ich weiß, dass das auch cool für mich sein könnte. Also es ist gerade auch bis... Wann erscheint denn dieser Podcast? Am 20., ne? Zum 20.11. Bis zum 21. kriegt man 10% auf dieses Spiel, dann kostet es nur noch 5,30 Euro und es gibt eine Demo. Also das könnte man sich ruhig mal geben. Okay. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie... Naja, es ist ja auch ein krasser Sprung, ne? Also vom Competitive Age of Empires 2 Spielen zu einer, mehr Experience als Spiel rüber zu switchen, ja, ist schon ein ziemlicher Cut, würde ich behaupten. Ja. Ja. Also es war irgendwie, also es ist alles wunderschön und es ist auch, der Sound ist sehr gut und irgendwie ist es schon eine gute Experience, aber ach, ich weiß nicht, nee, es war irgendwie, es hat nicht geklickt. Verstehe. Ja, vielleicht klickt es ja noch. Ja. Wer weiß. Ja. Vielleicht, wie sagt man? It comes back around. Wie würde man das auf Deutsch sagen? Das weiß ich nicht. Okay. Ist ja auch egal. Vielleicht ist das Ende. Vielleicht kommt es noch back around. So. Gibt es da ein deutsches Äquivalent für? Weißt du das? Das ist eine gute Frage. Aber ich meine, wir sind ja, unser Podcast hat ja literally den Untertitel Anglizismen, Indie-Spiele und du. Von daher, ich denke, es ist okay, dass wir das so machen. Ich denke, das ist in Ordnung. Ja. Ja. Also ich würde mich dann wahrscheinlich mit meinem ersten Spiel direkt anschließen. Tatsächlich auch an, also eher weniger langweilig, aber weird und abstrakt und nicht ganz so gut. Und zwar geht es um Phoenix Springs, das ich gespielt habe. Das hat auch User Playstar im Discord nochmal outgeschautet. Da gab es wohl eine Review, also mehrere Reviews natürlich. Und es kam wohl bei der Presse ganz gut an. Und auch die Steam-Bewertungen, die wenigen, die es gibt, sind auch positiv. Aber ich glaube, das ist ein sehr spezielles Spiel. Und man muss irgendwie in einem sehr speziellen Headspace sein dafür. Oder generell auch so auf so abstrakte, weirde Geschichten stehen. Also vielleicht mal ganz nochmal zurückgespult. Es ist ein Point-and-Click-Adventure, also schon mal dein Lieblingsgenre direkt, von einem selbstgenannten Art-Collective namens Calligram. Das sind drei Leute, die aus England heraus operieren. Und man spielt dort Iris Dormer. Und Iris Dormer ist eine Journalistin. Und die Welt ist mehr oder weniger nah dran an unserer, aber weit genug weg, damit es halt so dystopisch, Sci-Fi, Neo-Noir-mäßig rüberkommt. Also da ist schon sowas wie der Überwachungsstaat schon in Full Effect irgendwie. Es geht viel um so Biohacking, also Modifizierung des eigenen Körpers, um irgendwelche potenziellen Vorteile zu erlangen oder, weiß ich nicht, Krankheiten vorzubeugen etc. Und Iris sucht ihren Bruder Leo Dormer, der Professor für Bioethik ist an der University of Life Sciences. Und es ist unklar, warum sie ihn sucht. Sie sucht ihn halt einfach. Und ja, das ist eigentlich schon die ganze Rampe für die Story. Und also mit so ein bisschen Intrigue kommt am Anfang noch, weil sie sagt nach dem Motto, also in der ersten Dialoge oder Monologe, die sie führt, weil alles in dem Spiel ist mehr oder weniger von ihr gesprochen. Das ist ja auch ein ganz cooles Stilmittel, dass er quasi, wenn sie mit Personen spricht, dann erzählt sie quasi selber sozusagen, was die Person sagt und wie die Person aussieht und so. Also ein bisschen, wird so ein bisschen Roman, buchmäßig erzählt einfach sozusagen. Also alle Telling, Aktionen, nicht showing. Genau, Telling. Ja, sehr viel Telling. Genau, und eine der ersten Aussagen, die sie ja trifft nach dem Motto ist, ich suche meinen Bruder Leo Dormer, heute ist die Nacht, in der ich ihn finde, und wie es endet, weiß ich schon so ungefähr. So, I already know how it ends. Und die Mechanik des Spiels ist halt mehr oder weniger, dass ganz stark das Konzept des Mind Palace genutzt wird. Also, dass du halt mehr oder weniger zum Beispiel, also alle Gegenstände, du kannst alle Gegenstände angucken, benutzen oder mit ihnen reden. So, also diese Kontextoption gibt es quasi bei allen, bei Personen, Gegenständen etc. Und nachdem du einen relevanten Clou gefunden hast, wandert er quasi in dein Mind Palace. Und dann kannst du ihn quasi immer aufrufen mit der rechten Maustaste, siehst du quasi alle Stichworte, die du gemerkt hast sozusagen. Und dann kannst du eben diese Stichworte mit anderen Dingen benutzen. So, also so kombinierst du quasi aus deinem, Mind Palace, aus deinem Gedankeninventar heraus, kommst du auf neue Ideen und auf neue Schlussfolgerungen und das ist so die Hauptmechanik. Also du benutzt quasi keine Gegenstände, du benutzt sozusagen jetzt nicht irgendwie Schlüsselkarte mit dem Cardreader, sondern du machst es halt über diese Gedanken oder Konzepte. Das fand ich auch irgendwie super interessant, dass das Spiel das so macht. Problem ist nur, dass du halt oft im Nichts stocherst. Also 90% aller Hinweise sind wirklich irrelevant, die du sammelst. So. Das Spiel sagt das aber nicht, sondern lässt sich quasi nur glauben, also vor allem, sie sagt halt auch, manchmal sagt Iris halt auch so, there's a connection there, this could be relevant, this could be interesting, aber im Endeffekt ist es dann doch nicht relevant, weil du dann doch irgendwie über einen anderen Weg zur Lösung kommst. Und ja, also was aber ganz nett ist tatsächlich in dem Kontext, ist auch, dass so ein bisschen diese Tatsache, dass es in deinem Gedanken, in deinen Gedankengängen stattfindet, auch irgendwie so ein bisschen an ein, zwei Stellen auch spielerisch durchscheint. Zum Beispiel später, du musst dir später zum Beispiel im Spielverlauf was Bestimmtes merken. Das taucht dann eben, wenn du es einmal gesehen hast, taucht es eben in deinem Mind Palace auf. Und wenn du es einsetzen möchtest, dann sagt aber Iris so, wie war das noch? Ich habe es irgendwie schon vergessen. Und dann verschwindet es quasi wieder aus dem Mind Palace. Und du musst es dann quasi, also das ist ein bisschen Spoiler vielleicht für ein Rätsel, aber du musst dann quasi dieses Konzept mehrere Male mit dir selbst benutzen, dass du es quasi dir einprägst. So. Das finde ich richtig clever. Eben als du mit Mind Palace Als du das erzählt hast, dachte ich nämlich, das ist irgendwie was, was fehlt in diesen ganzen Spielen, dass der Charakter menschlich ist und einfach was vergisst. Mhm. Und also finde ich immer dumm, wenn der Charakter was vergisst, woran man sich selbst erinnert. Aber wenn du selber das aufschreiben würdest oder sowas, so ein bisschen wie bei Crimson Diamond, mit diesem alten Text-Adventure, das wäre voll cool. Ja. Ja, ist auf jeden Fall eine super, super spannende Mechanik irgendwie. Es ist aber irgendwie auch ein bisschen schade, dass das Spiel halt, also ab der Hälfte wird es halt komplett, also absurd. Also einige RezensentInnen meinten auch so, dass das, ob das halt vielleicht sogar einfach man das als zwei Spiele bewerten sollte. Weil der erste Teil, dieser sehr noir-lastige Teil, der ist halt wirklich so ein klassisches detektivisches Point-and-Click-Adventure, wo du einfach halt Clues verbinden musst miteinander und dann irgendwie so zu anderen Locations kommt sozusagen, also auch dann rausfindest, wo irgendwie dein Bruder früher gewohnt hat, dann irgendwie kommst du zu der Uni, wo er gearbeitet hat, wenn du halt die richtigen Clues verbindest, dann kommst du halt zu seinem jetzigen Wohnort und dann kommst du aber nach dem titelgebenden oder ins titelgebende Phoenix Springs, das ist so eine Oase in der Wüste und ab da wird es halt total abstrakt und metaphysisch und irgendwie, ja, wurde beschrieben als so Lynchian zum Beispiel, die Erzählung, dass halt so Charaktere in dieser Oase sich befinden, die halt einfach irgendwelchen totalen Stuss von sich geben, so on repeat so ungefähr, mit dem man quasi kein Gespräch führen kann, weil die auch gar nicht zuhören, also ein Großteil von denen zumindest. Und die sind auch alle irgendwie nach ihren Jobs benannt oder ihren Aufgaben. Also da gibt es irgendwie, da gibt es Mason, dann gibt es Carpenter, Gardener und so. Und dann kommt dann auch noch erschwert hinzu, dass du halt da wirklich viel hin und her laufen musst in diesem Phoenix Springs. Also alle anderen Orte vorher sind vielleicht so, zum Beispiel das Haus von deinem Bruder ist irgendwie so, sind so 4 oder 5 Screens und davon ist halt ein Screen schon das Haus und dann noch 2 Räume, die von abgehen, so, also super kompakt. Und Phoenix Springs musst du super viel laufen. Du siehst halt nicht wirklich, wo die Wege hingehen, du musst so ein bisschen die Hotspots suchen, so. Und was natürlich gut ist bei dem Spiel, ist, dass die EntwicklerInnen auch wissen, dass das eben abstrakt und teilweise abstrus ist, auch die, gerade im späteren Verlauf, die Rätsel. Und sie haben quasi dann so eine, ja, so ein im Spiel selber einen Guide eingebaut. Also ähnlich wie bei Return to Monkey Island, wo du quasi sagen kannst, hier, ich möchte diesen Tipp dazu haben. Und dann kannst du auch auf eine Seite gehen, wo dann eben kompletter Guide für das Spiel hinterlegt ist von den Devs. Fand ich auch in dem Zusammenhang gut, weil eben auch in der zweiten Spielhälfte werden halt die Konzepte, die Rätsellösungskonzepte total unlogisch. Müsst halt echt viel Brute forcen, um das irgendwie, ja, weil es für mich zumindest da irgendwie vor vielen Rätseln keine logische Verbindung gab. Was auch so ein bisschen dazu passt, dass dieser ganze Ort so sich unwirklich anfühlt, so Phoenix Springs, aber ja. Du hast was sagen, oder? Nee, ich wollte dir nur recht geben oder signalisieren, dass ich verstanden habe. Ja. genau, und ich fand halt auch so, also mich hat da die Noir-Story am Anfang deutlich mehr gecatcht, weil da geht es dann auch viel um sowas wie, ja, eben, wie auch die vorherigen Interessensgebiete von ihrem Bruder auch schon andeuten, viel um so Ethik im Biohacking, also wie weit darf Technologie uns verändern, was macht das mit unseren Erinnerungen, was macht das mit Sterblichkeit, mit Gedanken über Sterblichkeit etc. Und gegen Ende driftet das fasert, finde ich, völlig aus, so die Story. Also, ja, und vor allem, es gibt so viele lose Stränge, die dann auch die Geschichte halt null auflöst am Ende. Also ich möchte nicht zu viel spoilern, aber es gibt halt wirklich so einige Dinge, zum Beispiel, es gibt einen unerwähnten Verwandten von deinem Bruder, den du auch nicht irgendwie kennst, der irgendwie eine große Rolle zu spielen scheint. Dein Bruder bekommt irgendwie Todesdrohungen. Man weiß nicht warum, man weiß nicht, wie die Todesdrohung aussieht. Aber nur, dass halt aufgrund dessen quasi alle Dateien gelöscht werden von diesem Verwandten, von dieser Person, von der Datei, von dem Rechner von deinem Bruder. Es gibt irgendwie noch so noch StudentInnen-Proteste an der Uni, die sich auch irgendwie um irgendwas drehen. Es ging um so ein Statuenprojekt, so eine Statue, die irgendwie die Uni symbolisieren sollte, wo dein Bruder irgendwie mitgewirkt hat. Und das ist alles total abstrus. Und am Ende spielt das gar keine Rolle mehr einfach, weil du in Phoenix Springs einfach auf einen ganz anderen Punkt kommst und es quasi komplett sich die Geschichte von Leo und diesem ganzen Mysterium um Leo auf Iris shiftet. So. Und also mich hat dann am Ende der Plot einfach komplett verloren. Ich habe dann nur noch irgendwie wirklich, ich habe dann Walkthrough offen gehabt, also ein Video-Walkthrough, und habe dann nur noch bei den Rätseln geguckt, wo ich nach dem dritten Mal nicht draufgekommen bin, habe dann einfach die Lösung angeguckt mir und dann halt zu Ende gebracht, mehr oder weniger das Spiel. Aber also dafür, dass das Spiel halt so storybasiert ist, weil Gameplay wirklich sehr light, außer halt Sachen miteinander kombinieren, so, ne? Ist schon ein bisschen schade. Vor allem, weil ich finde auch die Basis halt, also Punkt 1, es sieht absolut hammermäßig aus. Also es ist wirklich super unique. Ja. Die Grafik, das sieht da quasi aus wie gemalt, mit diesen super starken Farbkontrasten drin. Und die Figuren alle so ein bisschen als weiße Blobs da so mit drin. Sehr klare Linien irgendwie. Also visuell super stark umgesetzt. Man merkt auch, dass so ein bisschen, ja, putting the art in Art Collective, so ungefähr, in der Hinsicht. Und was auch super ist, was ich schon meinte, dass Iris halt das alles so eine Narration gibt sozusagen, das alles nacherzählt, finde ich irgendwie auch eine unique Art und Weise. Und die Sprecherin ist auch super gewählt. Also die passt super zu dem Charakter, wie ich ihn mir vorgestellt hätte auch. Und ja, also audiovisuell super. Aber gerade bei dem Schwerpunkt, sag ich mal, der Story, ja, also hat es mich komplett verloren. Also ja, vor allem, weil es halt, also es ist halt, ist halt so ein klassisches Ding, so ein klassisches Arzi-Fazi-Spiel, dass ich halt irgendwie am Ende dir extra natürlich die Antworten offen lässt, damit du selber irgendwie deine Gedanken dazu machst und so, ne? Aber das hat irgendwie für mich in dem Kontext, im Kontext von so einer Detective Mystery, hat das irgendwie keinen Sinn ergeben, für mich persönlich, aber ja. Ist es das erste Spiel von denen? Ja, das ist, ne? Das erste Spiel, ja, genau. Es klingt so ein bisschen so, als einerseits, als hätten sich da Leute im Prozess in unterschiedliche Richtungen entwickelt und man hätte das dann am Ende trotzdem noch zusammengebracht. Einfach weil man es kann und weil das als Art Collective vielleicht ein anderer Anspruch dahinter steht. Und das okay ist, wenn das so ein bisschen ja, incoherent und fast schon willkürlich zusammengemixt ist, so zwei unterschiedliche Ansätze für dieses Spiel. Und gleichzeitig erinnert mich so der erste Teil mit den ganzen Themen, die da angesprochen werden. Dann passiert das noch und dann kommt das noch rein. Dann gibt es auch noch eine Studentenbewegung und dieses und jenes. Kennst du Bibi Blocksberg und das verhexte Osterei? Nein, ich habe es nicht gehört tatsächlich. Also Bibi und Moni müssen für die Schule so Ostereier auspusten und bemalen und kriegen das aber nicht hin. Und dann hext Bibi ein Hexenei oder sowas. Und die gibt es in, ich habe auf jeden Fall schon mal in diesem Podcast davon erzählt. Die gibt es nämlich in Vanille, Schoko und Erdbeere. Und ich habe erzählt, weil es gibt keine Erdbeer-Schokoeier mehr auf dieser Welt. Wobei letztes Jahr habe ich welche gefunden, aber jahrelang gab es sie nicht. Völlig unfassbar. Auf jeden Fall fangen dann diese Eier an, sich von selbst zu vermehren, weil sie den falschen Hexspruch gewählt hat und halt so Hexeneier und keine Ostereier gehext hat. Aha. Und dann verschenkt sie die an den Kindergarten, ins Altenheim und dann einen Tag später rufen sie alle verzweifelt an, weil es so viele Eier sind, dass sie gar nicht mehr wissen, wohin damit. Und dann kommt der böse Eiermann und will die verkaufen und dann kommt die Mutter mit der Tante noch rechtzeitig von der Kur zurück und machen alles wieder gut und der Eiermann wird ausgeschimpft, weil er die verkauft hat. So, und an dieses Prinzip hat mich das erinnert. Also du fängst irgendwo an und dann kommt eine Idee nach der anderen und dann machst du dies und das noch und dann verselbstständigt sich das in so einem Kreationsprozess irgendwie. Mhm. Und wenn du niemanden hast, der sagt, does it make sense? Ist es oder, gut für die Geschichte? Ja, oder einfach mal halt, stopp sagt. Ja, genau. Das ist so dieses Kill Your Darlings mäßig. Seit ich das gehört habe, hat das mein Leben revolutioniert. Und das war da nicht der Fall. Da haben Leute nicht die Dinge getötet, die irgendwie cool sind, obwohl sie nicht zur Geschichte und zum Spiel passen vielleicht. Sage ich jetzt, ohne es gespielt zu haben. Ja. Aber ja. Ich spiele es trotzdem, glaube ich. Ich habe es schon auf die Wunschliste gepackt. Das klingt irgendwie voll gut trotzdem. Aber Obacht, ne? Point-and-Click-Adventure. Ja. Und unlogische Rätsel. vielleicht kann ich das unter dem Deckmantel des Kunstspiels akzeptieren. Verstehe, ja. Das würde ich gerne mal testen. Und so wie das hier aussieht auf den Screenshots, ich meine, ist nicht jedes Spiel am Ende des Tages ein Point-and-Click-Adventure? Das ist eine sehr relevante Aussage. Weiß ich nicht. Kommt auf an, wie man Pointen und Klicken definiert, würde ich behaupten. Guck dir Age of Empires an. Ja. Du pointest at deine Einheiten und klickst die irgendwo hin. Und dann pointest du auf das Haus und klickst hin, wo es gebaut werden soll. Literally Point-and-Click-Adventure. Ja, also mit der Logik auf jeden Fall ist auf jeden Fall nicht zu nicht mehr anzukommen gegen die Logik, ja. Und ich meine, Adventures erleben wir immer in unseren Spielen, ne? Ja, so, genau. Adventures gibt's ja immer. Ja. Dann gut. Doch direkt mal die Frage, wie abenteuerlich ist Roots of Yggdrasil? Das ist der Inbegriff eines Abenteuers. Mhm. Man spielt drei Menschen im weitesten Sinne, würde ich behaupten, die aber halt auf einem fliegenden Schiff unterwegs sind, deswegen im weitesten Sinne. Und das Problem ist, dass Ragnarök passiert ist, also es ist in der nordischen Mythologie angeordnet. Also Weltuntergang ist passiert, aber es ist noch nicht verloren. Dabei ist so ein großer Baum kaputt gegangen und diese drei Reisenden suchen jetzt quasi noch, wie heißt das denn auf Deutsch? So Saplings? Ach so, Setzlinge? Setzlinge, genau. Ja. Von diesem großen Baum. Und wollen die halt zum Erblühen bringen und damit den dunklen Nebel, der die ganze Zeit kommt, vertreiben. Mhm. So. Und ich muss hier kurz mal vorlesen, was für ein Spiel das sein will, laut Selbstbeschreibung. Mhm. Also, Post-Ragnarok Roguelike Städtebauspiel. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Deckbilder. So. Mhm. Ich habe das gesehen, habe draufgeklickt und dann habe ich das Tutorial gespielt und dann dachte ich, vielleicht hätte ich es doch nicht kaufen sollen. Vielleicht ist es doch nicht meins, weil Roguelike ist immer ein Hit or Miss, finde ich. Ja. Also so Beispiele wie Binding of Isaac oder Loop Hero, die funktionieren ganz hervorragend, finde ich. Und dann habe ich aber auch so ein Spiel, alle finden das toll, für die Switch habe ich das. Das ist so 2D-Ansicht, wo du so, oh, wie heißt denn das? Oh, jetzt vergessen. Alle finden das toll, ich finde es richtig langweilig und scheiße. Und dann habe ich aber ein bisschen weiter gespielt, weil ich gemerkt habe, ich komme von diesem Spiel nicht los gerade. Ich finde es richtig, richtig gut. Aber es ist ein kleines bisschen kompliziert. Also, nach dem Tutorial erreicht man seine Base. Das ist halt eine Insel, alles sind schwebende Inseln da. Und da kann man eine Werkstatt errichten und so ein Greenhouse. Gewächshaus. Gewächshaus. Und da kann man dann so Kartenpacks ziehen. Und die Karten, das sind Gebäude, die kann man dann auf seiner eigenen Base-Insel verteilen und damit Boni für das eigentliche Spiel erstellen. Man kann in diesem Treibhaus auch die gesammelten Eicheln in einem Skilltree verwenden und damit dann weitere Gebäude und Perks und Boni und Fähigkeiten freischalten. Und dann kann man von da aus auch zum nächsten Loop aufbrechen. Ich dachte erst, Loop wäre die vollkommen falsche Bezeichnung, weil das ist literally von unten nach oben die Map. Also du fängst unten an mit deinem kleinen Schiff. Und dann hast du mehrere Ebenen und immer zwischen zwei oder drei Orten pro Ebene die Wahl. Mhm. Aber hinter dir kommt dieser dunkle Nebel die ganze Zeit. Das heißt, du kannst nicht alles abklicken, da geht dir irgendwann die Zeit und der Treibstoff aus. Das heißt, du musst dich entscheiden. Und das Erste ist immer die Nomen, heißen sie, glaube ich. Diese drei Frauen, die das Schicksal, die Geschichte spinnen. Nornen. Und von denen, Nomen? Nornen. Nornen? Nornen? Die Nornen, ja. Nornen. Okay, ja, die. Und von denen kriegst du ein Artefakt. Und das Spiel, den Loop über, sammelt man noch weitere Artefakte, wenn man Glück hat, wenn man viel erkundet, die dann halt auch nochmal irgendwelche Boni bringen oder halt das Gegenteil. Mali. So. Und dann stellte sich aber raus, also einige von diesen Orten, zwischen denen man wählen kann, sind literally einfach nur Ereigniskarten. Und dann gibt es aber auch richtige Inseln. Und du startest auf einer Insel in einem relativ kleinen Bereich, wo dein Schiff ist. Und dann hast du halt Karten, mit denen du Häuser bauen kannst oder andere Gebäude. Voraussetzung immer, dass du die richtigen Ressourcen hast. Am Anfang hat man so ein paar und dann muss man sich halt aufbauen. Und dann kannst du zum Beispiel eine Kaserne hinsetzen, die braucht aber 3 Wohnhäuser in der Nähe und kriegt aber für jedes Wohnhaus in der Nähe, es können auch 5 sein, kommen dann, keine Ahnung, 6 Maid dazu. Maid ist so die Kampfeinheit, dann gibt es noch die Bauressourcen, die ganz normalen, und dann gibt es noch so eine okkulte Einheit im Grunde. Das sind die 3 Rohstoffe, die es gibt in dieser Welt. Und Ziel ist es, mit Maid, mit diesem Kampfrohstoff, zu erkunden. Da klickst du einfach so ein Feld an, da steht, du brauchst 15 und dann dauert es 2 Züge, bis es entdeckt ist. Und damit kommst du dann zu diesen Setzlingen, die auf der Insel verteilt sind. Du brauchst nämlich erstens den Zugang zu denen und zweitens musst du die Voraussetzungen erfüllen. Das kann sowas sein wie, du brauchst insgesamt 30 Bewohner oder du musst 200 normal Rohstoff zahlen. Du musst 6-mal erkundet haben oder du musst in dem Umkreis des Setzlings 3 Gebäude gebaut haben, die die und die Klasse haben. Und dann gibt es auch noch so kleinere Quests quasi, Zwischenziele, mit denen man dann eben neue Kartenarten freischaltet. Denn da muss man jedes Mal jeden Loop von vorne beginnen. So, und dann baust du halt und bist die ganze Zeit unter Zeitdruck, weil nach x Zügen ist der schwarze Nebel da und wenn der das Schiff erreicht, bist du tot. Wenn man das aber alles schafft, kommt man zu einem relativ schwierigen letzten Level. Und wenn man das schafft, ist man auch quasi wieder tot. Da wird man wieder zur Base zurückgebeamt, weil der Typ sagt, ja, ihr seid wegen mir hier, ich habe das Signal geschickt, ich wollte, dass ihr kommt, jetzt seid ihr da, aber wenn ihr wirklich diese Welt retten wollt, dann müsst ihr beweisen, dass das jetzt kein Zufall und kein Glück war und dass ihr das öfter schafft. Und da dachte ich so, ja, nein, literally nein. Aber einige Dinge verändern sich auch und nach jedem Loop, so ergibt es nämlich Sinn, dass du immer wieder zu deiner Base zurückloopst, hast du halt Kisten und Eicheln und Baupläne und sowas und kannst neue Dinge freischalten und dann neues Spiel, das Spiel nochmal anders erleben. Und das fand ich richtig gut. Also ich finde, der Sound, der ist irgendwie satisfying. So, wenn du so ein Gebäude baust, macht das so einen Wusch-Sound und da ist dann was und das ist, sieht so ein bisschen haptisch aus, weißt du, wie wenn so ein Gebäude so comicartig irgendwo ploppt, das kommt auf und dann wird es nochmal kurz groß und dann wieder klein. Sehr satisfying. Und ich habe richtig Bock, einfach mal ein gutes Level zu machen, wo ich nicht denke, Gott sei Dank habe ich es geschafft, das wäre mehr Glück als Verstand, sondern ich möchte einfach mal die Kontrolle über mein Deck haben und über die Insel. Und das hatte ich bisher noch nicht, weil ich gar nicht so gut bin in diesem Spiel. Aber es macht irgendwie voll viel Spaß. Die Geschichte habe ich weggeklickt, ehrlich gesagt. Da ist noch so ein Eichhörnchen oder sowas aufgetaucht, ein Sprechendes, das sich die ganze Zeit über einen lustig macht. Und dann gibt es auch diverse Charaktere. Also du kannst natürlich eine Insel schaffen, ohne alles erkundet zu haben. Aber es lohnt sich, noch weiter zu erkunden, weil dann trifft man eben auf Charaktere, die einen dann auch wiedererkennen. Und die schenken einem irgendwelche Sachen, aber die bringen auch die Geschichte voran. Ja. Und ich finde es irgendwie voll gut. Also dafür, dass das sehr viel ist, so Roguelike, Deckbilder, Städtebau irgendwie, funktioniert es dann doch. ein seltenes Beispiel von, wir packen sehr viel in unser Spiel und es funktioniert. Ja. Anstatt sich nur auf eine Sache zu fokussieren. Ja. Also ja, klingt auf jeden Fall. Ja. Ich versuche die ganze Zeit zu überlegen, was mich daran so catcht. Ich glaube, es ist wirklich das Gleiche wie bei Isaac, dass ich einfach mal will, dass es richtig gut läuft und darauf hinarbeite, weil selbst wenn du verkackst und halt mittendrin stirbst, kriegst du trotzdem so ein paar Rohstoffe, dass du was Neues in deiner Base bauen kannst. Und das ist schon sehr verlockend alles. Verstehe. Und wird dir auch gesagt, wie viele Male du die Welt retten musst, bevor die Welt wirklich gerettet ist? Nein. Okay, spannend. Also ein bisschen, das sind ja so ein bisschen auch Hades-Vibes. Weil man denkt ja auch bei Hades, quasi, wenn man den ersten Run geschafft hat, denkt man ja auch so, ja, man hat jetzt irgendwie, seinen Vater besiegt und das Spiel ist vorbei. Aber dann muss man nochmal starten, weil, ja, man eigentlich seiner Mutter will. Und das dauert dann nochmal irgendwie 30 Runs oder so, bis man dann irgendwie da durch ist. So ja, ungefähr. Ja, so in die Richtung geht das ja auch. Ach, guck mal, da steht jetzt auch Nornen. Ja, ja. Ja, die Nornen. Ja, spannend. Aber auch spannend, dass du dann quasi gesagt hast, ja, die Geschichte, so nordische Mythologie, interessiert mich nicht. Ich möchte ein geiles Level spielen, so ungefähr. Also die Prämisse interessiert mich schon, aber es ist einfach zu viel Text. Ja, verstehe. Es ist nicht vertont, das wäre noch schlimmer, glaube ich, aber die labern einfach so viel. Und dann ist es auch so viel, so Banter irgendwie. Mm. So die zwei Figuren, die quasi so die Gehilfen sind, die streiten sich irgendwie. Und dann macht sich die Katze oder das Eichhörnchen, was das ist, immer über einen lustig. Und dann dachte ich, I don't care. Wirklich, könnte mir nicht egaler sein. Und dann habe ich angefangen, es wegzuklicken. Ja, auch noch mit dabei. Ja, weiß ich nicht. Kann man sich sparen. Also ich finde, wenn man einmal anfängt, Text wegzuklicken in einem Spiel, dann ist es, als wäre so ein Damm gebrochen und dann kann man auch weiter wegklicken. Ja, ich habe mich früher immer sehr schlecht gefühlt, wenn ich bei Adventures, die voll vertont waren, quasi immer den Text weggeklickt habe, weil ich schon alles gelesen hatte, bevor der Text zu Ende gesprochen war. Aber ja, wie du sagst, wenn man einmal, zwei, dreimal das gemacht hat, dann ist man so im IDGAF-Modus. Ja. Ja, dann macht man das einfach. Ja, ich will lieber mit meinen Karten irgendwelche geilen Städte und Konstrukte bauen und dann das alles aufeinander aufbaut und dass ich von jeder Gebäudeart was hab und dass ich alle Ressourcen möglichst gut nutze. Ja. Ja. Einfach den Flow optimieren. Ja, auch so ein bisschen mein Spielverständnis. Also es ist ja jedes Mal anders, weil ich ja keine Kontrolle darüber habe, welche Karten ich bekomme. Also ich kann dann, wenn ich so ein Ereignis habe, zwischen Karten wählen. Aber es gibt schon so ein paar, die sind richtig stark. Aber die kriegt man ja nicht jedes Mal. Und man kann so ein bisschen versuchen, darauf hinzuarbeiten, dass man mehr Karten generell kriegt. Aber einfach, dass ich so, na, wie das halt so ist, wenn man ein Spiel noch nicht so ganz durchdrungen hat, dann setzt man Sachen und im nächsten Moment denkt man sich, das war richtig dumm von mir. So geht es mir bei Age of Empires und so geht es mir in Roots of Yggdrasil. Dass ich irgendwie denke, das war jetzt nicht das Schlauste, was ich gerade gemacht habe. Da habe ich jetzt zwei Züge verspielt. Ja, genau, so lernt man. Und das macht Spaß. Ja, sehr gut. Lernen so macht man, Spaß. Das macht Spaß. Ja, lern mal Spaß. Hier bekommt ihr auch noch richtige Live-Lessons mit in diesem Podcast. Lernen macht Spaß. Auch wenn es manchmal ein bisschen wehtut, macht es trotzdem Spaß. Wie zum Beispiel mich auch bei meinem zweiten Spiel, das auch ein Roguelike bzw. Roguelite ist. Eine ganz andere Art. Und zwar ist es Sulphur. Das habe ich schon, also hatte ich schon länger auf dem Schirm. Habe ich auch irgendwann bei so einem Steam Next Fest die Demo gespielt und fand es eigentlich richtig cool tatsächlich. Es ist ein, ja, so ein Extraction-Shooter-Roguelite von einem kleinen Studio namens Perfect Random. Von, sind vier Leute tatsächlich auch nur. Was ist ein Extraction-Shooter? Extraction-Shooter ist so ein bisschen, also du gehst rein, du sammelst Dinge und dann musst du aber auch wieder den Weg rausfinden, um deine Sachen nicht zu verlieren, so ungefähr. So, du musst quasi dich und die Sachen dann extracten aus dem Spiel sozusagen und dann wieder in die Hubwelt zurückkommen. So wie Diablo. Ja, also wenn alle Spiele Point-and-Click-Adventures sind, dann sind auch alle Spiele Extraction-Shooter. Das ist schon okay. Ja, okay. Alles ist alles. Ja. Genau. Die Story, es gibt tatsächlich eine kleine Story auch dazu. Und zwar, das Spiel startet, du wachst hinter dem Steuer deines Autos auf, das gegen einen Baum gefahren ist, und siehst noch, wie so eine Hexe auf so eine richtig stereotype, böse, lachende Hexe auf ihrem Besen in so eine Höhle reinfliegt. Und du steigst dann quasi aus dem Auto aus, läufst in diese Höhle rein und dann auf einmal fängt an, dein Amulett mit dir zu sprechen. Und das erklärt dir so ein bisschen, was dann so der Deal ist. Und zwar, diese Hexe hat deine Congregation, deine Gemeinde aus deiner Kirche, du bist nämlich Pastor, hat die quasi in Flammen gesetzt, also angezündet, die Kirche und deine gesamte Gemeinde, alle gestorben. Du hast überlebt allerdings. Und die Kirche heißt übrigens Original Sin, also The Original Sin, nicht irgendwie Saint Mary, sondern The Original Sin, was ich sehr gut finde. Und was aber auch damit zusammenhängt, dass in dieser Kirche mehr oder weniger alle Leute dürfen da rein, Mitglied werden der Gemeinde, so ungefähr. Auch wenn sie irgendwie evil as fuck sind, so ungefähr. Genau, und natürlich bist du dann als Schutzbeauftragter deiner Gemeinde entsprechend pisst und der Hexe hinterher. Und die Hexe ist aber jetzt nach Sulphur abgestiegen. Und Sulphur ist mehr oder weniger so eine Zwischenwelt, so ein bisschen das Fegefeuer. Und das Amulett, das du trägst, mit dir spricht sozusagen, sagt dir, okay, du musst natürlich am Ende die Hexe besiegen, ganz am Ende des Spiels. Es ist noch im Early Access, also ist das noch gar nicht möglich, die Hexe zu besiegen, aber ne, sobald es mal alles contentmäßig komplett ist. Und dazu musst du an verschiedenen Schreinen in Sulphur, die quasi auf den verschiedenen Ebenen dieser Hölle platziert sind, musst du das Amulett aufladen. Und letzten Endes natürlich das große Endziel ist, Hexe besiegen und deine Schäfchen eben aus der Zwischenhölle wieder rausholen. Also entweder zum Leben erwecken wieder, Zeit zurückdrehen oder sie zumindest irgendwie dann in friedlich ins Afterlife gehen lassen, so ungefähr. Und genau, du musst dich halt eben dadurch durch verschiedene Biome in Sulphur kämpfen. Am Anfang machen die Höhlen, die von so Goblins bewohnt sind, Kobolden und Hunden. Ja, aber meistens größtenteils Kobolde. Und es ist halt prozedural generiert, das heißt, jedes Level ist anders zusammengesetzt. Und ja, im Endeffekt, mechanisch ist es dann halt hauptsächlich, du läufst diese Level durch und hast halt am Anfang so eine Pistole und ein Messer. Wenn quasi die Munition ausgeht, kannst du auch das Messer benutzen, so ungefähr. Musst halt Gegner bekämpfen, Ressourcen sammeln und ja, dann eben durch diese Level immer weiter runtersteigen, sozusagen. Und zum Beispiel bei den Höhlen gibt es irgendwie 8 Level und im 4. ist dann wieder ein Schrein sozusagen. Das Besondere ist, wenn dein Amulett einmal aufgeladen ist an einem Schrein, kannst du dich quasi einmal zurück in den Hub transportieren, wo du dann sozusagen Sachen stashen kannst, weil wenn du nämlich stirbst, verlierst du alles. Deswegen roguelike. Außer natürlich, du hast die Sachen vorher in deine Kiste gepackt. Also ergibt es zum Beispiel Sinn, wenn du halt, weiß ich nicht, ein besonders teures Artefakt gefunden hast oder eine besondere Waffe oder so, dass du dich erstmal teleportierst und dann die Sachen erstmal in den Stash packst, so ungefähr. Florian, das ist literally Diablo. Ja, natürlich. Ja, es ist quasi also Diablo, ja. Genau, und in diesen Levels gibt es auch mal, also je nachdem, zufällig halt auch Händler, wo du dann Waffen und Rüstung kaufen kannst oder Aufrüstungsmaterial für deine Waffen, Schriftrollen, die du quasi auf deine Waffen draufpacken kannst, dass dann zum Beispiel die Kugeln eine Chance haben zu explodieren oder irgendwie die Kugeln eine Chance haben, gehen jetzt verlangsamen, solche Sachen. Und du kannst dann zum Beispiel auch Öle noch draufpacken auf deine Waffen. Zum Beispiel gibt es dann ein Öl, das die Waffe so verändert, die du gerade hast, dass es mehr so eine Shotgun ist. Das heißt, krasse Streuung, aber halt irgendwie der vierfache Schaden, so in die Richtung halt. Und natürlich musst du auch Inventarmanagement betreiben, auch wieder Diablo, ne? Also du hast kein unendliches Inventar, so. Und genau. Und gerade dieses zum Hub zurückkehren und die Stashes benutzen, die überall so verteilt sind, ist natürlich wichtig, weil du stirbst wirklich sehr häufig in diesem Spiel. Also ich habe, glaube ich, jetzt eineinhalb Stunden gespielt und habe noch nicht die Caves abgeschlossen tatsächlich. So, weil irgendwann ist der Punkt, dass dir die Heilungsmöglichkeiten ausgehen. Du kannst da irgendwie so Pilze sammeln und dann irgendwie diese Pilze auch zubereiten an so Kochstellen. Aber es ist halt oft so, dadurch, dass es halt prozedural generiert ist, kann es halt sein, dass du zum Beispiel in 3 Leveln 100 Pilze findest, aber keine Kochstelle. So. Und das ist halt so ein bisschen vom Balancing her dann manchmal so ein bisschen problematisch. So. Oder du zum Beispiel, du hast manchmal auch irgendwie 3 Kochstellen, also literally nebeneinander stehen und aber nirgendwo Pilze oder irgendwelche anderen Sachen, die du zubereiten kannst. So, das heißt, da ist so ein bisschen das Balancing immer so ein bisschen ein Problem, aber das ist ja oft so bei prozedural generierten, noch nicht 100% feingetunten Sachen, dass es halt dann dazu kommen kann. So. Und aber an und für sich finde ich das Spiel auf jeden Fall schon sehr motivierend. So. Also es ist schon so ab und zu Momente, wo man irgendwie seinen Monitor schütteln möchte. So. Weil dann du wieder irgendwie von so einem Baby-Kobold totgebissen wurdest, den du nicht bemerkt hast hinter dir, so ungefähr. Und aber es ist schon sehr motivierend, finde ich, vor allem, weil, also ich finde es halt optisch cool. So. Es hat die Gegner sind auch so ein bisschen so eine, haben so ein bisschen so eine Bilderbuchoptik, finde ich fast. Die sind auch quasi so flach, also die sind quasi nicht dreidimensional oder so, sondern die sind ja halt quasi, ne? Flache Texturen, mehr oder weniger. Und der Soundtrack ist auch richtig cool. Das ist halt so ein Lo-Fi-Hip-Hop-Beats-Soundtrack, was irgendwie gar nicht passt eigentlich zu dem ganzen Setting. Aber es passt dann irgendwie doch so, weil dieses ganze Ding ja auch so ein bisschen weird ist, weil du weißt ja auch nicht, zum Beispiel, kann das Amulett wirklich mit dir sprechen oder halluzinierst du sozusagen? Bist du eigentlich selber auch tot, obwohl du denkst, dass du noch lebst, so ungefähr, ne? Weiß man alles nicht. Und ja, es ist halt auch so in vielen Aspekten auch so eine ganz angenehme Weirdness zum Beispiel. Du hast halt als Ausrüstungsgegenstand hast du zum Beispiel, ja, du kannst ja auch so eine Badass Jeans Jacket mit so Spikes drauf, so, oder nice. Die auch dann wirklich halt Badass Jacket heißt, oder irgendwie eine Rüstung aus Kissen zum Beispiel, die dich halt verlangsamt, oder ein Astronautinnenhelm kannst du auch finden, so als Rüstung. Also ist alles so ein bisschen, wirkt so ein bisschen, als wäre dann in dieser Zwischenwelt einfach alles so zusammengeworfen aus verschiedensten Sphären der echten Welt. So. Die Charaktere sind eigentlich auch relativ witzig tatsächlich. So. Es gibt zum Beispiel die Mechanikerin Ralphie ist irgendwie, seitdem sie in dieser Zwischenwelt ist, hat sie quasi, also ist sie schwanger mehr oder weniger, hat halt einen riesen Schwangerschaftsbauch vor sich. Es gab aber quasi keinen Verkehr oder sonst irgendwas. Sie ist einfach so ein bisschen Immaculate Conception-mäßig schwanger geworden und kann aber nicht scannen, was da drin ist mit X-Ray, weil das wird irgendwie abgeschirmt. Also es ist, und dann gibt es auch irgendwie Stiffleg, so ein Händler, der halt irgendwie, dem irgendwie ein Arm fehlt, aber das macht ihm irgendwie gar nichts aus, weil in der Zwischenwelt das gar nicht so schlimm ist und so. Oder ein Totengräber, der irgendwie puren Schwefel raucht, so ungefähr. Ja, es ist auch sehr liebenswert, weirde Charaktere in dieser Hub-Welt. Und ja, ich finde es einfach ein ganz cooles Gesamtpaket. Aber man muss wirklich eine hohe Frustrationstoleranz haben, weil, wie gesagt, man stirbt wirklich sehr oft. Also unverhältnismäßig oft. So. Und genau. Ja, das ist ja hier Teil der Roadmap. Ich habe nämlich auch die Benachrichtigung bekommen, dass es jetzt im Early Access ist. Ich hatte das Ewigkeiten in meiner Wunschliste. Und dann habe ich mir das angeguckt. Und der nächste Punkt ist Fixing Shit. Und dann kommen erst Deep Woods, Guns and Magic, Fortress, Desert, Revenge. Also Revenge ist nämlich an das Finale so, weil da ist eine kleine Hexe mit einem brennenden Haus. Ja. Und dann kommt der Endlos-Modus und dann ist 1.0 und ein Stretch-Goal ist noch Multiplayer. Multiplayer kann ich mir richtig gut vorstellen, aber ich habe beschlossen, ich warte bis kurz vor 1.0, einfach weil ich das fertige Spiel spielen will. Irgendwie kann ich mich nicht damit anfreunden, ein Spiel jetzt zu spielen und dann später nochmal. Wenn ich es jetzt nicht beenden kann irgendwie. Also ich will jetzt nicht was Unfertiges. Also weißt du, wenn die Geschichte fertig wäre und die Level und das jetzt ein bisschen wonky und unbalanced wäre, dann hätte ich es gespielt. Aber wenn ich das Ende nicht mal erreichen kann, Das ist nichts für mich. Aber es freut mich, dass du da bisher sonst begeistert von bist. Ja. Bis auf das Balancing. Ich habe tatsächlich auch so eine Liste jetzt bei Steam mit, die einfach Pick Up Later heißt, wo ich dann irgendwie solche Spiele reinpacke. So. Also ich werde auch wahrscheinlich, let's be real, das Spiel erstmal nicht weiterspielen nach diesem Podcast. So. Weil ich auch ein bisschen, also ich bin, glaube ich, gerade an dem Frustpegel angelangt, wo ich das Spiel erstmal wieder weglegen muss. So. Mhm. Obwohl es trotzdem immer noch irgendwie genug Motivation, also eigentlich schon motivierend ist, es weiter zu spielen. Aber wie du schon auch sagtest, dafür habe ich ja diese Steam-Liste mit diversen Spielen, die noch im Early Access sind und die ich mir dann quasi, die ich schon mal angespielt habe, die ich dann noch mal irgendwie, ja, richtig zu Ende spielen möchte. Deswegen ist auch tatsächlich so, deswegen spiele ich, glaube ich, auch immer bei, wenn es so Demos gibt beim Next Fest oder so, spiele ich wirklich nur so 10 Minuten maximal. 5 bis 10 Minuten, weil ich mir denke, so, okay, fürs richtige Spiel aufheben, so. Nicht das ganze Pulver schon verschießen. So. Ja, das denke ich auch. Also wenn die Demo dann funktioniert mit dem Main Game, weißt du, dass dein Fortschritt übernommen wird, dann ist es okay. Aber ich habe jetzt zu oft erlebt, dass das nicht der Fall ist. Und das finde ich, will dann nicht zweimal irgendwie einen Anfang spielen, irgendwie, wenn es nicht gerade Final Fantasy 9 ist oder sowas. Nee. Ja, völlig verständlich. Aber weißt du, wie der Zeitplan ist für diese Roadmap? Ist wahrscheinlich so, wie es wird, ne? Ja, so wie es wird. Ich denke mal, also hat sich auch so eingespielt, dass Early Access-Spiele ja meistens, wenn sie in den Early Access gehen, noch so ein Jahr oder so weg sind vom finalen Ding. Ja. 1 bis 1,5 Jahre oder so. Also wird sicher noch was dauern, auf jeden Fall. So. Aber ja. Wir halten die Augen offen. Du kriegst ja jetzt, weil du es gekauft hast, die Steam-Neuigkeiten dazu. Das stimmt. Ich kann quasi direkt sehen, wann es einen Release-Termin gibt. Und genau. Ja. Wann ich mich vorbereiten muss, wieder hinabzusteigen. Ja. Ins Fegefeuer. Um meine Schäfchen zu retten. Ja. Schon cute irgendwie. Ja. Man on a Mission. Oder Person on a Mission. Ja. So, dein Leckerlevels, Christina. Ja. Ist ja quasi auch aufgeklickt. Ist ja quasi auch. Ist ja auch mit Steam verknüpft, tatsächlich. Wo wir gerade von Steam-Listen sprachen. Zumindest ein Teil davon. Ja. Ich möchte ein Public Service Announcement machen. Ein Community-Tipp für alle, die das noch nicht wissen. Das werden wenige sein, glaube ich, aber es ist mir ein Anliegen. Man sammelt ja automatisch, wenn man die Spiele nur besitzt, Sammelkarten dazu. Ja. Ich kann damit nichts anfangen. Ich habe, seit ich gesehen habe, dass es in meinem Inventar da so Karten gibt, habe ich die angefangen zu verkaufen. Da steht dann ja immer, man kann ja, wenn man draufklickt, sehen, für wie viel die so weggegangen sind in letzter Zeit. Die meisten haben so 5 Cent gekostet. Mhm. Und weil Steam 15% selber wegsnackt, kriegt man selbst dann noch 3 Cent. Jetzt könnte man meinen, lohnt sich nicht. Aber wenn du dir 0,03 kopierst und das dann immer pastest, dauert das gar nicht so lange. Und es gibt auch immer wieder Sammelkarten, die für so 20, 30, 80 Cent, 1 Euro weggehen. Ich habe jetzt eine eingestellt für 6 Euro. Einfach weil sie wild. Das letzte Mal für so viel weggegangen ist. Und dann habe ich mich gefragt, ich mache das seit Jahren, wie viel Geld hat mir das eigentlich schon eingebracht? Und dann habe ich mir eine Browser-Erweiterung, hier ein Plugin geholt, Steam Inventory Helper. Habe das mit meinem Steam verknüpft und ich habe heute eine ganze Reihe an Sammelkarten eingestellt, die auch alle heute verkauft wurden. Und jetzt habe ich schon wieder irgendwie 1,50 oder sowas. Und ich habe fast 20 Euro damit gemacht bisher. Das ist nicht zu vernachlässigen, finde ich. Das ist ordentlich, ja. Also ich sage ja immer, dass immer bei Elden Ring oder bei Dark Souls, wenn ich irgendeinen Scheiß grinden musste, habe ich mir gedacht, und wenn dann so eine, also bei Elden Ring gibt es auch diese kleinen Schädel, ne, wo du rüberrollst und dann findest du die so eine Soul, was auch immer das ist, habe ich vergessen, mit der geringstmöglichen Menge an Währung, kann ich nicht dran vorbeigehen. Und jedes Mal, wenn ich das überrolle und dann einsammle, denke ich mir im Kopf, wer den Pfennig nicht ehrt, ist die Mark nicht wert. Und das ist mein Motto bei solchen Spielen und das ist auch mein Motto bei Steam-Sammelkarten. Da verkaufe ich halt mal irgendwie 10 Stück für 3 Cent, habe ich schon 30 Cent. Und wie jedes Mal, wenn ich ein Spiel kaufe, verwende ich mein Steam-Guthaben und manchmal ist dann die erste Stelle vor dem Komma, manchmal verändert sich die. Ich kann gar nicht sagen, wie befriedigend das ist, wenn ich statt 15,30 Euro 40, 89 zahle. Ist toll. So, ja. Und das fand ich auf jeden Fall, das war heute, das ist mein Recency Bias. Kann ich nur empfehlen. Und dann was anderes, was ich empfehlen möchte, ist Tomatenmatcha. Hear me out. Ich habe ein... Ich kann das nicht, Christina, ich kann es nicht. Doch, okay, doch, pass auf. Also, ich habe erzählt, ich trinke jetzt keinen Kaffee mehr, aber ich habe mir jetzt so alle paar Tage bei dem Kaffee meines Vertrauens in der Nähe meiner Arbeit mir ein Matcha geholt. Im Sommer ein Iced Strawberry Matcha Latte mit Hafermilch und jetzt der Vanilla Matcha Latte mit Hafermilch. Ist top. Das ist so ein Gefühl, man gönnt sich mal was. Es hat ein bisschen Koffein. Angeblich ist ja hyper gesund. Ich finde es halt einfach lecker. So. Und dann dachte ich, das wird ganz schön teuer. Also habe ich angefangen, mir zu Hause meinen Matcha zu machen. Und dann habe ich bei Instagram gesehen, Tomatensirup. Wir wissen ja alle, Tomaten sind Früchte. Das ist richtig. Und du kannst, im Video waren das, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr. Im Verhältnis 1:2, aber ich weiß nicht, was jetzt Tomate und was Zucker war. Ich würde es einfach mit 1:1 testen, weil bei mir war es auch zu viel Zucker. Packst einfach ein paar Tomaten in ein Glas, gießt dann das gleiche Gewicht an Zucker drüber und ich habe meinen selbstgemachten Vanillezucker genommen. Sprich, immer wenn ich backe, habe ich so ein Stück von der Vanilleschote, das höhle ich aus. Und dieser Rest, der kommt dann in so ein kleines Glas mit Zucker. Und dann hast du irgendwann deinen eigenen Vanillezucker. Den habe ich genommen und dann noch so ein kleines Stück Vanilleschotenstange. Vanilleschote dazu. So, habe das 2 Tage stehen lassen. Dann habe ich das abgegossen durch ein Sieb. Hier in so eine kleine, warte, ich muss kurz schütteln, damit man das sieht. Guck, in so eine kleine IKEA-Flasche. Ja, okay. Das da ist der Zucker, der zu viel war. Ich muss doch braunen Zucker nehmen, weil mein weißer dann alle war. Und da schwimmen jetzt diese kleinen Vanille-Dinger drin rum. Und du siehst, ich habe schon ein gutes Stück getrunken. Weil das schmeckt halt einfach fruchtig. Also man schmeckt die Tomate auch raus, wenn man das so pur probiert. Mhm. Aber mit der Vanille und als Sirup zusammen schmeckt es nicht nach Gemüse, sondern halt einfach, es hat noch so eine eigene Süße und gleichzeitig so ein bisschen was Saures ist da so mit drin. Es ist hervorragend. Und jetzt mache ich halt immer meinen Matcha Latte hier selber zu Hause. Ich mache mir dann so ein bisschen Hafermilch in meine Sternzeichentasse. Dann gebe ich so ein bisschen Tomaten-Vanillesirup drauf und dann mixe ich mein Matcha-Pulver mit Wasser, mit so einem Milchschäumer, weil ich nichts anderes habe und ein bisschen geizig bin. Dann kippe ich das da drüber und dann hat das so perfekten Schaum und es hat so eine vanillige Süße und es hat noch so einen Hauch von was anderem. Du erahnst es, du schmeckst die Tomate nicht raus, aber du weißt, sie ist da und das macht es besser. Okay. Ich finde das so toll. Ich gebe dir mal den Benefit of the Doubt. Ja, also ich kann es mir schon vorstellen, tatsächlich, weil Tomaten ja auch also, wie du schon sagtest, eine Frucht, die auch ein süßes Gemüse sind. So, ja. Ich kann es mir vorstellen, ich kann es mir auch vorstellen, mich zu überwinden, das mal zu probieren. Oh, wow. Aber ich fürchte, es führt keinen Weg zurück dann danach. Wenn man einmal die Tomaten-Matcha-Schwelle überschritten hat, gibt es kein Zurück mehr, glaube ich. Ich glaube, das ist so ein Point of No Return. Ja, für mich auf jeden Fall. Ja. Gibt es keinen Weg zurück jetzt? Ich finde einfach dieses Prinzip so krass, dass man Lebensmittel kombiniert, wo man im ersten Moment denkt, die haben nichts miteinander zu tun, nichts in der Gegenwart des anderen zu suchen. Ja. Aber es gibt dann so Kombinationen, die slayen halt einfach. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich möchte solche Kombinationen weiter erkunden. Vielleicht bin ich ja schon so ein bisschen in die Richtung gegangen. Ich habe schon oft erzählt, Zimt in herzhafte Gerichte. So eine Prise, so ein Hauch. Einmal so von oben leicht auf die Packung klopfen, dass der Zimt, der so oben am Deckel hängt, runterfällt. Das reicht schon. Ja, da gehe ich mit. Also zum Beispiel kann man in so eine Bolognese reinmachen, Zimt. Zum Beispiel. Schokolade, so ein bisschen Kakaopulver in der Bolognese. Ja. Das funktioniert auch gut, ja, das stimmt. Und generell, ach, ich habe noch mehr. Generell muss ja auch, also eigentlich, wenn man was mit Tomaten macht, muss da so ein bisschen Zucker mit dran. Mhm. Immer. Und Vanille muss ja auch in Kuchen, selbst wenn es kein Vanillekuchen wird, weil Vanille nochmal so den eigentlichen Geschmack hochhebt. Mhm. So, genauso wie Salz. Salz ist elevated das Ganze ja nur. Das hat keinen eigenen Geschmack so richtig, sondern die Funktion ist ja, alles zusammenbringen und nochmal auf ein neues Level heben. So, und deswegen habe ich jetzt Salz über mein Vanilleeis gestreut. Ach, da kann ich auch mitgehen tatsächlich. Ja, das ist ja einfach. Das ist richtig gut. Ja, intensiviert den Geschmack einfach nochmal. Ich bin noch weiter gegangen. Ich habe dieses Dua Lipa Eis ausprobiert. Nicht nur Vanilleeis mit Salz, sondern auch mit Olivenöl. Da muss man vorsichtig sein mit der Menge. Ja. Aber wenn das auch nur so ein Hauch ist, ist voll geil. Ist richtig lecker. Hm. Ich weiß nicht. Ich glaube, manche Dinge sollte man nicht machen. Also kann man machen, aber. Muss man nicht, ja. Muss man nicht machen, ja. Genauso wie zum Beispiel Dubai-Schokolade. Muss man auch nicht machen. Das nervt mich ein bisschen, dass ich das überall sehe, aber ich würde es schon gerne mal probieren, ehrlich gesagt. Du kannst ja einfach dir eine Tafel Schokolade kaufen, normale, und dann Pistaziencreme draufschmieren, dann hast du im Endeffekt auch Dubai-Schokolade. Nein, der Punkt ist doch diese gerösteten das kleinen Härchen da, ja. Ja gut, das kannst du auch im Fachmarkt erwerben. Wahrscheinlich. Ja, na klar, selber machen auf jeden Fall. Ich sehe nur so selber Machrezepte, also das wäre aber zu viel Aufwand noch. Naja. Und auch ein bisschen zu viel so Überwindung, cringe-mäßig, was von Instagram, was gehypt wird, auszuprobieren. Fair. Aber angeblich gibt es jetzt auch bei Edeka oder Rewe oder sowas. Die gibt es überall. Ich finde das so, also in Hamburg habe ich tatsächlich auch schon viel gehört, dass die Leute dann beim Lindt-Store gegenüber einfach Schlange stehen, weil Lindt so eine limitierte Edition davon hatte. Und ich denke mir so, Leute, in wirklich jedem Supermarkt, wo ich war, gibt es die. Irgendwie, da ist dann so ein völlig unsexy aufbereiteter Karton, wo dann irgendwie 200 von diesen Dingern drin liegen. So, geh doch einfach dahin und zahlt dann da. Ich glaube, es kommt 8 Euro für 90 Gramm Schokolade. Jesus. Ja. Ich glaube, es kommt drauf an, wo du in Hamburg in den Supermarkt gehst. Ja, möglich. Also ich glaube, so lange Reihe, Eimsbüttel, Winterhude, Harvestehude hat eine andere Auswahl als jetzt Wandsbek und Lockstedt. Weiß ich ja aus Erfahrung. Ich sag das so, als wäre es eine These, ich weiß es ja. Du, aber ich werde das mal ausprobieren, diese Schokolade. Ich bin neugierig. Mach das mal. Zahl vermutlich auch 8 Euro dafür. Dann kannst du ja auf unserem Discord-Server im Kanal Lecker Levels berichten. Ja, und das kann ich guten Gewissens machen, weil ich weiß, da wird man selten für Dinge geschämt. Das stimmt. Vielleicht so unterschwellig ein bisschen, aber eigentlich auch liebenswert. Liebenswertes Shaming findet da statt. Manchmal, so ein bisschen. Existiert in meiner Welt nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mich jemand für irgendwas schämen würde. Ja, fair. Fair. Ja. Du hast kein Leckerlevel. Ich habe kein Leckerlevel, aber ich habe eine Abmoderation. Ist auch nicht schlecht, vielleicht. Ja, mach Und zwar, mal. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann teilt ihn gerne mit euren Freund und oder Feindinnen und lasst uns bei Apple Podcasts oder bei Spotify gerne Sterne/Bewertung da. Alle unsere Episoden findet ihr auf lostlevels.de und wenn ihr die audiovisuellen Typen seid und noch nicht auf YouTube guckt, dann findet ihr natürlich auch unseren YouTube-Kanal unter youtube.com/lostlevels mit allen aktuellen Podcast-Episoden im Videoformat. Faces and Fashion ist ja mittlerweile, glaube ich, das müsste jetzt die 8. sein. Fünf, oh Gott, wirklich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die 8. Die 8. Folge. Genau, auf YouTube. So hat es von 150 auf 157 mit der Hand gezählt. Ja, muss ich tatsächlich. Eins im Sinn, okay. Und so, ja. Naja, okay. Weil man immer auch das eine dann mitzählen muss, ne? Da ist dann ein bisschen, ja. Okay. Die Leerstelle. Ja. Was auch immer für dich funktioniert. So nämlich. Genau, wenn ihr dazu Anmerkungen habt, wie ihr am besten von 150 auf 157 zählt oder am liebsten, auch das könnt ihr im Discord natürlich gerne kundtun im Feedback-Kanal. Und den Link zum Discord gibt es wie immer in den Shownotes. Natürlich gibt es uns auch auf Blue Sky, dem heißen neuen Social Media Network, wo jetzt alle rüberflüchten von Twitter/X und ich auf einmal, weiß ich nicht, innerhalb von einer Woche 50 neue FollowerInnen bekommen habe. Wahrscheinlich aufgrund vom großen Exodus. Und zwar unter lostlevels.bsky.social sind wir da zu finden. Christina, wo treibst du dich im Internet rum? Überall unter @chrissykills. Hervorragend. Mich findet ihr überall unter Zanderbird, ZANDTERBIRD wie der Vogel. Wie immer natürlich auch vielen Dank an Pete Lektro für Intro und Outro des Podcasts. Ihn findet ihr auf BlueSky unter mitvorteil.bsky.social und auf YouTube unter mitvorteil, seinem Pen and Paper Rollenspielkanal, den wir natürlich auch wie immer in den Shownotes verlinken. Wir sagen danke fürs Hören und zugucken. Bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.